Kapitel 5. Die identitäre Bewegung, Martin Sellner und Maximilian Krah. Der Einflüsterer aus Österreich. Martin Sellner, der rechtsradikale Medienprofi aus Österreich, mausert sich zum Ideengeber für die AfD. Zwar hieß es im Juni 2016 in einem offiziellen Beschluss, der Bundesvorstand stellt fest, dass es keine Zusammenarbeit der Alternative für Deutschland und ihrer Gliederungen mit der sogenannten identitären Bewegung gibt, aber tatsächlich sind die Verbindungen eng, zum Beispiel die zwischen Sellner und Maximilian Krah, Vorstandsmitglied der AfD. Sellner, der Sohn eines Homöopathen und einer Englischlehrerin aus Wien, war anfangs in der neonazistischen Bewegung Österreichs aktiv und arbeitete unter anderem mit dem verurteilten österreichischen Holocaustleugner Gottfried Küssel zusammen. Sellner klebte 2006 Hakenkreuzaufkleber an eine österreichische Synagoge und wurde zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. In den USA hat er Einreiseverbot. Seine Kanäle auf Instagram, YouTube und X, vormals Twitter, sind gesperrt. Auch in der Schweiz und der Bundesrepublik hat der rechtsextreme Ideologe inzwischen ein Einreiseverbot. Über den rechtsradikalen Verleger Götz Kubitschek kam Sellner in Verbindung mit dem Ideengut und den Methoden der neuen Rechten, die den alten rassistischen Wein in neuen Schläuchen anbieten. Kubitschek wurde Sellners Mentor und über ihn lernte dieser die Bücher der neuen Rechten kennen, unter anderem die von Rechtsextremen wie Alain de Benoist, ein rechtsextremer Philosoph aus Frankreich, der die Nouvelle Droite, die neue Rechte, ins Leben gerufen hat, oder eben dem Möchtegern-SS-Mann Armin Mohler. Die Publizistin Liane Bettnarz sieht in ihrem vielbeachteten Buch Die Angstprediger de Benoist als Erfinder der neuen Rechten. De Benoist hatte erkannt, dass das rechte Denken mit seinem Hang zum Extremismus in eine Sackgasse geraten war. Wie Mohler knüpfte auch er stattdessen an völkische Intellektuelle der Weimarer Zeit an. Gleichwohl geht es dieser neuen Rechten ebenfalls um eine möglichst strikte räumliche Trennung von Rassen bzw. Völkern, schreibt Bettnarz weiter. Das Zauberwort ist Ethnopluralismus. Dieses Konzept geht, anders als die NS-Ideologie, nicht mehr von einer Herrenrasse aus, sondern sieht alle Rassen respektive Kulturen als gleichwertig an. Die Unterscheidung zwischen dem eigenen und dem Fremden sei der zentrale Topos der neuen rechten Szene. Eine Unterscheidung, die dann zu den Remigrations- oder besser Vertreibungsplänen führt, wie sie in dem Landhaus Adlon im November 2023 besprochen wurden. 2012 gründete Sellner in Österreich den lokalen Zweig der identitären Bewegung, die schon früh nach Deutschland und dort vor allem in die Burschenschaften ausstrahlte. Die identitäre Bewegung entwickelte ein modernes und anschlussfähiges Vokabular, agierte mit Guerilla-Attacken und über die sozialen Medien und konnte so ihr Gedankengut erfolgreich in der AfD verankern.